Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 15 bis 22. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und euch und auch euch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Gott segne dieses Wort. Leben im Geist Gottes. Hier im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel schreibt Paulus eben, worauf es ankommt, im Geist Gottes zu leben, also im Heiligen Geist. Und das ist also hier, was nun hier bei den Thessalonichern in der Glaubensgemeinde da passiert ist, ist eben, dass da Leute vorgegeben haben, Christen zu sein und haben auch andere versucht zu beeinflussen und zu lehren, dass zum Beispiel die Auferstehung schon wieder erfolgt, dass die schon erfolgt ist. Also der jüngste Tag ist schon gekommen und die Auferstehung ist schon vollbracht worden. Also die ewige Auferstehung, ja, der jüngste Tag. Und Paulus versucht eben hier die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern daran zu erinnern, dass das eben nicht der Fall ist. Jesus ist noch nicht zurückgekehrt und das wissen wir auch heute, er ist noch nicht zurückgekehrt, wird es tun, am jüngsten Tag kehrt Jesus Christus zurück. Und er ermahnt sie eben zusammenzustehen als Glaubensgemeinde, als Menschen, die Jesus Christus folgen, in Wort und in Tat. Und darauf kommt sie an. Und wenn man sich das so durchliest, dann sehen wir hier eben auch, geht mal selber rein in Kapitel 5 und wir sehen, wie praktisch hier Paulus den Menschen dort hilft, aber auch heute, da ist vieles, wovon wir auch gut daran tun, das zu verstehen. Zum Beispiel, dass wir niemand Böses mit Bösem vergelten, ja, das ist immer wichtig, dass wir anderen Gutes tun, dass wir immer fröhlich sind, das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich, in und durch Jesus Christus, dass wir zwar Kummer und Sorgen haben, aber wir müssen nicht verzweifelt sein. Ja, durch den Heiligen Geist, Jesus Christus hilft uns dann, der Heilige Geist, wir leben im Geist Gottes und der Heilige Geist hilft, spricht uns in unsere Herzen und macht uns Mut, besonders wenn wir Kummer haben, dann eben dankbar zu sein, dass wir zu Jesus Christus gehören, also als Christusfamilie, ja, als wahre Familie von Jesus Christus. Und wenn er dann schreibt, dass den Heiligen Geist nicht zu unterdrücken, das heißt eben, dass wir uns, dass sich von der Sünde abzuwenden. Und der Heilige Geist hilft uns auch damit, ja, hilft den Menschen dort, hat den Menschen dort geholfen, hilft uns heute auch und zeigt uns immer einen Ausweg, wenn die Versuchung da ist. Es ist so, dass die Bibel uns sagt, dass unser Jesus Christus uns immer einen Ausweg zeigt. Das ist im 1. Korintherbrief zu finden. Also lies das auch nochmal nach, ja, wenn wir der Versuchung ausgesetzt sind, zeigt uns unser Jesus Christus immer einen Ausweg. Das ist ganz wichtig. Und dann eben auch, dass wir uns, dass wir das Böse in jeglicher Form meiden, auf jeden Fall, ja. Und das kann sich in so vielen Formen ausdrücken. Aber letztendlich hat das mit unseren Beziehungen mit anderen Menschen zu tun, hauptsächlich unsere Beziehung mit uns selbst auch, ja. Geborene Sünder sind, gebrochene Sünder. Es gibt nichts, was gut ist an uns. Wir sind geborene Sünder und alles das, was wir wir als reuige Sünder, wenn wir in Reue zu Christus kommen, heißt das, wir wenden uns von der Sünde ab und Jesus Christus hilft uns dann. dass wir dann das Böse in jeglicher Form meiden. Und ja, prophetische Reden sollen wir nicht verachten. Prophetische Reden sind eben Sachen, das ist, hat nichts damit zu tun, mit die Zukunft vorauszusagen oder Gedankenleser oder Kartenleser oder ja, Horoskop oder dies oder das, also die Zukunft vorauszusagen, das sollen wir sowieso vermeiden. Ja? Also das, die Bibel warnt uns davor. Das ist kein harmloser Spaß. Das ist also da, wo dann der Satan, der Teufel, in unsere Herzen kommen kann und uns abwenden kann oder versucht, uns abzuwenden von Christus. Also seid wachsam. Und so prophetische Reden sind eben dazu da, wenn sie, also wenn es also die von kommt von Menschen, deren Herzen Christus aus, gegenüber ausgerichtet sind, also von Herz zu Herz in Jesus Christus, dann wird es immer dazu dienen, den Körper, die Glaubensgemeinde, andere Menschen zu helfen. Ja, und das ist, es wird nie die beiden Gesetze, die uns Jesus Christus gibt, zu kompromittieren. Das erste ist, unseren Herrgott mit all unserer Kraft, mit allem Herzen, Verstand und Herz und Kraft zu lieben. Und das zweite Gesetz ist, unseren Nachbarn zu lieben wie uns selbst. Wenn das eine oder das andere oder beide in irgendeiner Weise kompromittiert werden, also oder ja, dann in Gefahr stehen, kompromittiert zu werden, wendet euch ab. Dann sind wir, das ist immer dann, da ist etwas Böses dort, und so kann der Heilige Geist eben uns davon abwenden, dass wir das Böse in jeglicher Form meiden können. Und so vieles gibt es, was uns in die Irre leiten kann. Das können also, ach, es gibt so viel, das können Videos sein, das kann Musik, Spielfilme, Bücher, Comics, Videospiele, was gibt es heute noch alles, was sich Virtual Reality nennt. Also da müsst ihr wachsam sein, denn ja, Technologie ist das eine, aber das, was da uns vor den Augen flackert oder was wir lesen, seid da wachsam. Denn der Heilige Geist hilft uns und warnt uns vor Sachen, die also nicht christusdienlich sind. Ja? Das heißt doch nicht, dass man also nicht mal irgendwie mal einen Spielfilm gucken kann oder so oder ein Buch lesen kann, aber wachsam zu sein. Ja? Und da hilft es dann, je mehr wir in der Bibel uns befinden und tagtäglich in die Bibel gehen, in Gottes lebendiges Wort, so hilft uns dann die Bibel, der Heilige Geist, in und durch Gottes Wort zu verstehen, was ist denn nun gut und was ist böse und was kann ich tun oder was sollte ich vermeiden. Und das ist es letztendlich. Also je bibelfester ihr seid, desto besser, das ist egal, wer ihr seid, Mann oder Frau, jung oder alt, krank oder gesund. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Euer Background, also euer Hintergrund, wo ihr herkommt, Familie, in welche Familie ihr reingeboren seid, wie reich oder wie arm ihr seid, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber der Heilige Geist, wir, die wir zu Christus kommen und in Wort und in Tat Christus folgen, da hilft uns der Heilige Geist, all dieses zu vermeiden. Und auch wie auch hier im Thessalonicher Brief, ähnliche Situationen, eben ohne die ganze Technologie und ja, was wir modern nennen manchmal. Was ist denn eigentlich modern? Ja, also es hat sich eigentlich nicht viel verändert, abgesehen von ein bisschen Technik und mehr Abgasen und was sich Wissenschaft nennt heutzutage. Also ohne das jetzt bewerten zu wollen, der spirituelle Krieg und Kampf ist immer noch aktiv und gegeben und wird so sein, bis zum jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus dann wiederkommt und das Böse, Tod, Teufel, alle Sünde ein für alle Mal in die Verdammnis schickt, in die ewige Dunkelheit. So wird das sein. Und so stellt uns das die Bibel auch dar. Lieber Jesus, wir danken dir, dass wir im Geist Gottes lieben können, in und durch dich. Alles, was du für uns am Kreuz getan hast, in eigener Kraft können wir gar nichts tun. Und wir danken dir hier für die Ermahnung, diese praktischen Hinweise, wie der Heilige Geist in uns wirken kann, wenn wir ihn denn auch wirken lassen, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist dann wahre Freiheit in und durch Christus und auch nur in und durch Christus möglich. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen, sondern nur im Hier und Jetzt, durch unseren freien Willen, wir dir, Jesus Christus, folgen. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.